Der neue Militärführer des Sudan hat die Freilassung aller politischen Gefangenen angekündigt, die in den vergangenen Monaten bei Protesten gegen Langzeitdiktator Omar al-Bashir verhaftet worden waren. Zudem versprach Militärchef Abdel Fattah al-Burhan in einer Fernsehansprache, den Machtapparat des gestürzten Bashir mit der Wurzel auszurotten. Verantwortlich für die Verhaftung tausender Aktivisten, Oppositioneller und Journalisten sowie für den Tod von Dutzenden Demonstranten war der Leiter des gefürchteten sudanesischen Geheimdienstes. Der ist jetzt zurückgetreten. Er galt als einer der mächtigsten Männer des Landes nach Omar al-Bashir. Der war Donnerstag nach 3 Jahrzehnten entmachtet worden. In der vergangenen Nacht hatten Sudanesen in Khartoum bereits den Abgang von Awad ibn Auf gefeiert. Nachdem Ibn Auf Donnerstag Bashirs Sturz verkündet hatte, war er als Vorsitzender des neu gegründeten Militärrates vereidigt worden. Gestern Abend dann trat Ibn Auf von diesem Amt überraschend wieder zurück. Im Staatsfernsehen wandte Ibn Auf sich an die Sudanesen. Ich verkünde, dass ich, der Kopf des militärischen Übergangsrates, dieses Amt aufgebe. Ich habe für diesen Posten jemanden ausgewählt, dessen Erfahrung ich traue und auch seiner Effizienz, seiner Ernsthaftigkeit. Und ich setze mein Vertrauen darin, dass er dieses Schiff an sichere Ufer steuern wird. General Abdel Fattah Burhan wird mein Nachfolger als Kopf des militärischen Übergangsrates. Ibn Auf stand Diktator Omar al-Bashir sehr nahe. Als Ex-Militärgeheimdienstchef war er in die Massaker in der sudanesischen Provinz Darfur verwickelt. Sein Nachfolger im Amt des Militärrates, Burhan, gilt als Mann mit einem Lebenslauf, der deutlich sauberer ist. Und er gilt als Mann, der auf die Demonstranten zugehen könnte. Ibn Auf wurde von den Demonstranten wegen seiner Vergangenheit abgelehnt. Mit seinem Rücktritt erfüllte er eine ihrer Forderungen. Das deutete er in seiner Rücktrittsrede auch an. Unser Rat an dieses Volk und seine großartige Armee ist, dass wir durch Treffen und Gespräche die dringend benötigten Lösungen für die Probleme unseres Sudan erreichen können. Und ich sage mit allem Nachdruck, dass diese Entscheidung gefällt wurde, um die Dinge nicht zu verzögern. Noch einmal, um die Dinge nicht zu verzögern. Der Militärrat hatte angekündigt, in 2 Jahren eine Wahl abzuhalten. Gestern zeigten sich die Militärs in dieser Frage kompromissbereit, aber die Demonstranten misstrauen ihnen und äußern dieses Misstrauen auch deutlich. So kündigte ein wichtiges Oppositionsbündnis nach den Rücktritten Ibn Aufs und des Geheimdienstchefs weitere Proteste an. Das Gewerkschaftsbündnis SPA erklärte, die Demonstranten würden die Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte in der Hauptstadt Khartoum genauso fortsetzen wie Aktionen in anderen Städten. Und zwar bis die Macht komplett an eine zivile Übergangsregierung gehe.